In dem Weltenbunde Agudas Yisroel hat sich die gesetzestreue Judenheit zusammengetan, um für die Interessen der Judenheit und des Judentums im Geiste der Tora einzustehen und eine Basis zu schaffen, auf der allein eine jüdische Gesamtheit ihrer historischen Aufgabe gerecht werden kann. Für Deutschland ist ein Gruppenverband der Agudas Yisroel im Dezember 1913 in Halberstadt gegründet worden, wo 36 Ortsgruppen und 60 Delegierte vertreten waren. Es wird eine Korrespondenz in hebräischer Sprache herausgegeben. Da der Weltverband auch politische Ziele für das Judentum verfolgt, so ist bemerkenswert, was die jüdischen Gazetten in New York über seine Bestrebungen berichten. Das Judentum steht über allen Zeitbegriffen und bleibt von allen modernen Strömungen unberührt. Die jüdische Bibel ist heute noch so frisch und lebensspendend, wie sie immer war. Die Gedanken unserer Talmudlehrer sind heute noch so klar und zeitgemäß wie an dem Tage, da sie verkündet wurden. Die jüdische Moral hat in den vielen Jahrhunderten nicht die geringste Konzession nach irgendeiner Richtung machen müssen. Eine besondere Rolle innerhalb des Judentums spielt der Zionismus. Die Anregung zu dieser Richtung jüdischer Vereinigung ist im Jahre 1896 durch das Buch »Der Judenstaat« von Theodor Herzl gegeben worden. Das ursprüngliche Ziel der Bewegung ist die Ansiedlung der Juden in Palästina und die Gründung eines jüdischen Nationalstaates. Die zionistischen Organisationen erkennen die Juden als eine besondere Nation an, sie wollen das Nationalgefühl der Juden heben und sie arbeiten hin auf eine reinliche Scheidung des jüdischen Volkstums von den übrigen Völkern. Hier tritt ein ehrliches Bekenntnis anstelle der sonstigen Verlogenheit, mit der das Judentum sein Wesen und Ziel zu verschleiern sucht. Es ist deshalb nicht zu verwundern, wenn die Zionisten von ihren Rassegenossen, denen die Schaffung eines eigenen Nationalstaates ein zu unbequemes Ideal ist und die sich durch das offene Rassenbekenntnis entlarvt sehen, mit derselben Leidenschaftlichkeit bekämpft werden wie die Antisemiten. Von den Zionisten ist im Jahre 1913 der Reichsverein der deutschen Juden gegründet worden. Er steht im Gegensatz zum Zentralverein der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens, weil dieser die Anerkennung des jüdischen Nationalgedankens abgelehnt hat. Die zionistische Vereinigung in Deutschland verfügt über mehrere größere Zeitschriften, vor allem die Welt, die Jüdische Rundschau, das Frankfurter Israelitische Familienblatt, die Hamburger Jüdischen Nachrichten, das Jüdische Echo in München. Außerdem geben einzelne Organisationen, die mit der zionistischen Vereinigung in naher Berührung stehen, noch einige Blätter heraus, studentische Zeitschriften, Zeitschriften für Turnen und Sport, für Jugendbewegungen und so weiter. Bei aller Anerkennung des zionistischen Ideals muss an seiner Verwirklichung gezweifelt werden. Es fehlt dem Judentum an der zur Staatsbildung unentbehrlichen Schicht, dem Bauernstand. Die gescheiterten Versuche mit jüdischen Ackerbaukolonien zeigen, dass sich eine solche Schicht nicht künstlich schaffen lässt. Jedenfalls darf sich das der jüdischen Gefahr bewusste Deutschtum durch solche Aussichten nicht einschläfern lassen. Wenn das Judentum dem Gedanken eines jüdischen Nationalstaates näher gebracht werden soll, so nur unter dem scharfen Nachdruck einer judengegnerischen Bewegung, die dem Judentum sein ferneres Dasein in anderen Völkern verleidet und so dem zionistischen Ideal eine stärkere Anziehungskraft verleiht. Diese beispiellose Fülle von Verbindungen, offenen und geheimen, in über und zwischen den übrigen Völkern und Staaten, drängt jeden Selbstdenkenden zu der Frage, welche Absichten und Ziele ein Volk haben muss, das solche Vorkehrungen zu treffen nötig gefunden hat, gegen alle Staaten und Völker, unter denen es wohnt, also gegen die gesamte Menschheit. Das Zeitungswesen. Auf dem Sanhedrin, dem Internationalen Oberrat des Judentums, der 1840 in Krakau tagte, soll der bekannte englische Hebräer Moses Montefiore, gleich Blumenberg, gesagt haben: Solange wir nicht die Zeitungen der ganzen Welt in Händen haben, um die Völker zu täuschen und zu betäuben, bleibt unsere Herrschaft ein Hirngespinst. So berichtet Major Osman Bey in seiner Schrift »Die Welteroberung der Juden«, Wiesbaden 1875. Gleich viel, ob dieser Ausspruch tatsächlich getan ist oder nicht, gibt er doch genau die deutlich erkennbaren Absichten des Judentums wieder und kann in der Gegenwart als verwirklicht gelten. Der jüdische Einfluss auf die Presse aller Länder ist ausschlaggebend und nicht weit von Alleinherrschaft entfernt. Er erstreckt sich nicht nur auf die rein jüdische Presse, sondern auch auf unabhängige Blätter, einmal durch jüdische Mitarbeiterschaft, andernteils durch finanzielle Unterstützung und moralischen Druck. Schon durch das Reklamewesen macht die Judenschaft die Presse von sich abhängig. Die jüdischen Geschäftsfirmen, Großbanken und Warenhäuser gehören zu den eifrigsten Reklamemachern und wenden dadurch den öffentlichen Blättern erhebliche Gelder zu. Wenn die redaktionelle Haltung einer Zeitung ihren Wünschen nicht entspricht, genügt ein leiser Hinweis auf die finanziellen Beziehungen, um eine Änderung in ihrem Sinne zu erzwingen. Nach der Angabe des jüdischen Dr. Goldschmidt bestimmen die großen jüdischen Finanzinstitute die Richtung der Presse auch in der Weise, dass sie die Schriftleiter durch Zuweisung von Aktien usw. so finanziell interessieren. Das Geschäft lohnt sich. Milliarden sind den Sparern aller Länder für faule Werte vermittels der Anpreisung in der Presse abgenommen worden. Noch auf anderen Wegen versteht es das Judentum, auch in sonst unverdächtige Blätter seine Kuckuckseier zu legen. Durch literarische Büros und Zeitungskorrespondenzen liefert es ihnen vorgearbeiteten Stoff über Politik, Tagesfragen, Vermischtes, Unterhaltung, selbstverständlich in einer Form, die den jüdischen Interessen dient. Da mit Ausnahme der größten die Zeitungen hierauf angewiesen sind, so werden selbst nationale Blätter auf diese Weise geschickt und fast unmerklich jüdischen Zwecken dienstbar gemacht. Durch Anpassung an Schwächen und Tugenden der Leser gelingt es der jüdischen Presse, sie allmählich in den Bann rein jüdischer Anschauungen und Bestrebungen zu ziehen, während das unkritische Publikum wähnt, für Freiheit, Fortschritt, Humanität, Toleranz einzutreten. Wer jahrelang dem täglichen Einfluss dieser Presse ausgesetzt gewesen ist, wird meist unheilbar dem jüdischen Vorstellungskreise verfallen und den nationalen Belangen entfremdet sein. Fast immer ein fanatischer Parteigänger des Judentums und Widersacher des eigenen Volkes werden. Das Wesen der judendienerischen Presse wird häufig dadurch verschleiert, dass Schriftleiter mit deutschen Namen verantwortlich zeichnen. In gleichem Maße wie jüdische Interessen und Verdienste in der beeinflussbaren Presse überall in den Vordergrund treten, werden andererseits bedeutsame Leistungen und wichtige Vorgänge, die für das Judentum ungünstig sind, verheimlicht und totgeschwiegen. So entsteht ein völlig falsches Bild im Geiste der lesenden Massen. Sie hören von den Juden nur Gutes und Rühmliches, von den Judengegnern nur Schlimmes. So kann man naive Zeitungsleser aus heiliger Überzeugung versichern hören, dass doch alles Große und Bedeutende unserer Zeit von Juden ausginge und dass fast alle berühmten Männer Juden wären. Gleichzeitig sind sie davon überzeugt, dass alle die Leute, die ihr deutsches Nationalbewusstsein besonders betonen, rückständige und untergeordnete Geister sind. Schonungslos kämpft die jüdische Presse gegen alles Kirchliche und Religiöse in unserem Volke, angeblich im Interesse der Geistesfreiheit. In Wahrheit aber, um die sittlichen Begriffe im Volke zu untergraben. Es fällt ihr nicht ein, an den wahnwitzigen und abergläubischen Lehren des jüdischen Talmud jemals die leiseste Kritik zu üben. Wenn von anderer Seite auf die Schädlichkeit der Judenmoral hingewiesen wird, ertönt sofort in der jüdischen Presse das Geschrei über religiöse Intoleranz.